im Vorfeld des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung und des bedeutungsvollen Tages der Jugend wurde im Bezirk Notfanghe das Stadion Saribun rekonstruiert und in das Jugendstadion Saribun umbenannt. Mit der Modernisierung des Stadions entstand ein neuerer Stützpunkt dafür, die Techniken der Berufssportler wie der Fußballspieler weiterzuentwickeln und den Massensport der Werktätigen zu fördern. Anlässlich des Tages von Songun gab es im Jugendstadion Saribun einen Sportwettkampf zwischen den Kreisen und Städten.